Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkradio-Woche. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten wie immer montags mit einer freien Themennacht. Ihr könnt mich also anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ich würde gerne mit euch auch unter anderem sprechen über die Schweinegrippe. Nicht aber darüber, ob man sich impfen lassen soll, ob man sich nicht impfen lassen soll. Da scheiden sich ja die Geister und die Medien sind voll von diesen Diskussionen. Ich würde sehr gerne mit jemandem sprechen, der bereits an Schweinegrippe erkrankt war oder vielleicht sogar im Moment ist und dem es aber einigermaßen wieder so gut geht, dass er auch telefonieren kann. Also, unsere Telefonnummer wie immer kostenfrei für euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Elke und Elke ist 47. Morgen, Elke. Ja, morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ich rufe nicht wegen der Schweinegrippe an. Ja? Ich habe ein anderes Problem. Um was geht's? Also es geht um meinen Freund. Mhm. Wir sind seit Anfang Mai zusammen, kennen uns seit März. Er ist jetzt, so viel ich weiß, also bei der Bundeswehr. Wie alt ist er? Er ist 35. Ja. Und jetzt habe ich seit 7 Wochen nichts mehr von ihm gehört. Seit sieben Wochen. Gar nichts? Gar nichts mehr. Das heißt, wir haben vor 5 Wochen einmal kurz telefoniert und das war alles. Also, ich versuche ihn per Handy zu erreichen. Das Handy ist also ständig aus. Ich versuche es zu unterschiedlichen Uhrzeiten, tags, nachts, morgens, mittags, abends. Das Handy ist also immer aus. Ihr kennt euch ja jetzt noch nicht so sehr lange. Dennoch sagst du, wir sind ein Paar. Wir sind ein Paar. Ihr seid zusammen. Ja, wir sind so zusammen. Also er hat mir, das ging alles auch sehr schnell. Er hat mich also auch, wie gesagt, wir haben uns Anfang Mai kennengelernt und Ende Mai hat er mir also schon gesagt, also er möchte gerne, dass ich seine Frau werde. Ich glaube, du hast gerade gesagt, im März hättet ihr euch schon kennengelernt. Und im März haben wir uns kennengelernt und im Mai haben wir uns dann das erste Mal getroffen. So ging er gleich ran und sagte, ich möchte gerne, dass du meine Frau wirst. Irgendwann oder möglichst bald sogar. Ja, Das letzte Mal, als ihr euch gesehen habt, was war da? Das letzte Mal, das war also ganz genau heute vor 7 Wochen. Mhm. Oder beziehungsweise jetzt haben wir Dienstag, also gestern vor 7 Wochen. Ja. Habe ich ihn weggebracht. Er fährt, also ist immer mit einem Kameraden zur Bundeswehr gefahren, der ihn also mitgenommen hat. Ich habe ihn weggebracht und wir haben uns ganz normal verabschiedet. Er wollte mir also eigentlich auch noch Unterlagen schicken, die ich dann für ihn kopieren sollte und alle solche Sachen. Ja. Aber hast nichts mehr von ihm gehört? Ich habe nichts mehr gehört. Ihr habt auch dann nicht mehr telefoniert miteinander? Es gab keine SMS? Wie gesagt, nur vor 5 Wochen haben wir einmal kurz telefoniert. Vor 5 Wochen einmal kurz telefoniert. Mhm. Wo war er da? Da war er also bei der Bundeswehr, allerdings da war er krank gewesen. Aber dann hattet ihr ja auch schon 2 Wochen keinen Kontakt gehabt. Das ist richtig. Also da waren wir uns also auch von vornherein im Klaren, dass wir also nicht viel Kontakt haben werden in der Zeit. Ach so, also das hat dich da noch gar nicht so erstaunt, dass ihr zwei Wochen keinen Kontakt hattet? Nein, das hat mich nicht erstaunt. Und dieses Telefonat vor 5 Wochen war dann ein ganz normales Telefonat? Das war soweit ganz normal, bis auf die Tatsache, dass er also vollkommen heiser war und kaum einen Ton rausgebracht hat. Dennoch frage ich mich, der ist ja bei der Bundeswehr in Deutschland, der ist ja nicht im Ausland. Ja, das ist halt jetzt meine Befürchtung, ob er jetzt vielleicht schon ins Ausland musste. Die Frage, die 2 Wochen damals, als er keinen Kontakt hatte, da war er in Deutschland. Wieso kann man denn da nicht miteinander telefonieren? Man ist doch bei der Bundeswehr nicht im Gefängnis. Nein, natürlich kann man das, aber... Oder simsen oder irgendwie in Kontakt sein, wenn man frisch verliebt ist. Verstehe ich nicht, dass man da schon 2 Wochen keinen Kontakt hat. Ja gut, das muss ich sagen, das war bei uns aber von Anfang an so, dass wir nicht also ständig nur simsen oder telefonieren oder so. Das war also. Hat dich da auf jeden Fall noch nicht großartig nachdenklich gestimmt? Nee, jetzt, gar nicht. Jetzt ja. Jetzt sind 7 Wochen vergangen. Jetzt ja, genau. Kennst du Verwandte von ihm? Eltern? Nee, Freunde? Gar nicht. Gar nee, nichts? Nee. Du weißt, kennst niemanden aus seinem Umfeld? Ich kenne soweit niemanden, weil er kommt ursprünglich auch gar nicht hier aus der Ecke. Er kommt ganz aus dem Norden. Also er ist eigentlich ein Ostfriese. Mhm. Ich komme also hier aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Also seine Eltern oder so. Okay, du hast nie jemanden kennengelernt. Eltern, die sind auch nicht hier. Ja. Du weißt auch nicht den Namen der Eltern, sodass du vielleicht eine Telefonnummer rauskriegen könntest. Das habe ich übers Internet versucht, aber habe ich auch nicht geschafft. Aber den Namen der Eltern weißt du? Ich gehe von aus, dass die genauso heißen wie er. Ja. Ja. Und du weißt auch den Ort, wo du... Ich weiß den Vornamen nicht, aber... Aber den Ort weißt du? Nein. Auch nicht? Nee. Hm. Komisch auch, dass du das nicht gefragt hast. Wo kommst du denn her? Wo wohnen deine Eltern? Das fragt man doch so am Anfang, wenn man ja, so... Ja, wir haben eigentlich über alles Mögliche gesprochen. Also er hat 3 Kinder, er hat mir von seinen Kindern erzählt und... Wo leben alles die Kinder? Mögliche, die leben bei der Mutter. Wo lebt die Mutter? Bei 2 Müttern. Wo leben die 2 Mütter? Ich weiß, in welcher Stadt die eine Mutter wohnt, die andere Mutter weiß er selbst nicht mehr. Die ist weggezogen und... Weißt du denn, die wird wieder geheiratet haben, die kann er nicht mehr auffinden. Weißt du denn, wo er stationiert ist? Ich weiß, wo seine Heimatkaserne ist, ja. Hast du da angerufen? Angerufen nicht, da habe ich eine E-Mail geschrieben und habe keine Antwort gekriegt. Ich habe versucht, da anzurufen, da habe ich niemanden erreicht. Gut, jetzt, ich versuche auch nicht jeden Tag natürlich. Ja. Man könnte ja auch ganz normal einen Brief schreiben, zu Händen von so und so, deinem Freund. Der würde ja weitergeleitet. Die E-Mail weiß man ja nicht, wo die da versickert. Stimmt, die Briefform gibt es ja heutzutage auch noch. Gibt es auch noch. Und, ja, richtig. Vielleicht effektiver. Aber das klingt ja schon merkwürdig. Also was ist da los? Entweder hat er keinen Bock mehr auf dich. Ja, aber ich sag mal, das sollte doch jeder erwachsene Mensch dann sagen können. Ja, ach, Elke, was haben wir nicht schon alles gehört? Ja. Ich spiele mal nur gerade durch, was mir gerade so spontan einfällt. Entweder hat er keinen Bock mehr auf dich. Mhm. Oder er ist ganz schwer erkrankt, dass er sich nicht melden kann. Ja. Oder er ist gar nicht bei der Bundeswehr. Und macht vielleicht irgendwas ganz anderes, was du nicht wissen sollst und wissen darfst. Und ist verstrickt in irgendwelche Komplikationen. Vielleicht ist er ein Agent. Ich weiß es nicht. Ich spinne gerade mal so vor mich hin. Es muss ja, das Ganze hat ja einen Grund, warum er sich ja, meldet. Ja, natürlich muss es einen Grund geben, natürlich. Der Mann muss sich ja darüber im Klaren sein, dass seine Freundin, die er angeblich bald heiraten will, dass die sich den Kopf macht und Sorgen macht. Hm. Also entweder ist er ohne seine Schuld in irgendeiner hochkomplizierten Situation, aus der er heraus sich nicht melden kann, oder er ist einfach ein linker Typ und versucht dich zu täuschen. Nur die beiden Varianten. Man kann jedem nur vor den Kopf gucken, klar. Nur die beiden Varianten gibt es. Hm. Gut, ich will jetzt gar nicht weiter nochmal nachfragen. Ich gehe mal davon aus, dass du alles akribisch im Kopf durchgegangen bist, ob es nicht vielleicht irgendwo einen gemeinsamen Bekannten oder irgendwas gibt. Ja, also, nee, gibt es aber nicht. Definitiv nicht. Was war das gerade, was du mir erzählt hast? Du hast ihn zu jemandem gebracht, der ihn dann mit zur Kaserne nimmt, oder was war das? Ja, aber den kenne ich auch nicht weiter. Nicht. Nee, nee. Was spekulierst du denn? Du musst auch Spekulationen haben. Ja, wie gesagt, also mein Gedanke ist da, ich mache mir halt jetzt Sorgen, weil ich jetzt gar nicht davon ausgehe, dass er mich nicht mehr will oder so. Von dem Schlimmsten will ich jetzt, oder... Dieses Thema, da will ich erstmal gar nicht dran denken. Ich mache mir jetzt halt auch Sorgen, ob er vielleicht schon ins Ausland musste. Ja, aber dann hätte er dich doch informieren können. Ja, die Jungs wären doch nicht. Ja, klar, hätte. Wir sind ja nicht, Gott sei Dank, hätte, nicht wäre, wenn. Ja, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und selbst wenn er im Ausland wäre, auf dem Ausland kann man telefonieren. Selbst aus Afghanistan kann man telefonieren. Also, das glaube ich nicht. Nein. Ich meine, die Option, das weiß ich wohl, die war auf jeden Fall da, dass er da dann mal hin muss. Ja. Nein, da steckt irgendwas anders hinter. Da steckt irgendwas anders hinter. Ja, ich weiß nur nicht was und Das macht mir also... Wie heißt der denn mit Vornamen? Bitte nur den Vornamen. Mein Freund? Ja. Tom. Tom. Mhm. Tom. Der verwandelt war, ist mit Elke. 47. Mhm. Und Elke wohnt in? Im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet. Mhm. So. Ich frage das nur für den Fall, dass er vielleicht zuschaut oder zuhört. Mhm. Und dann wird er dich schon erkannt haben jetzt. Also zumindest wärst du dankbar für ein kleines Signal. Und wenn es nur wäre, ja, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Das wäre schon... Ja, wenn ich das wenigstens wüsste, dann wüsste ich, wo ich dran bin. Ja, ja, ja. Ja. Also als wir vor 5 Wochen telefoniert haben, da habe ich ihn also nur gefragt, ob er mich denn nicht mehr will. Also da hat er nur mit seiner krächzigen Stimme gesagt, ja, spinnst du eigentlich, wie kommst du denn auf solche Idee? Diese Frage stelle ich dir jetzt auch, wie kommst du denn auf die Idee? Wenn alles ja. angeblich in Ordnung war. Ja, es ist auch in meinen Augen alles in Ordnung, aber... Aber dann fragt man das doch nicht. Ja, weiß ich nicht, man steckt ja nicht da drin und da macht man sich natürlich alle möglichen Gedanken. Nee. Gerade hast du mir gesagt, dass du dir nach den ersten beiden Wochen noch keine alle möglichen Gedanken gemacht hast und das wäre relativ normal gewesen. Aber wenn du... Ja, das war auch... Wenn das du mir war so, in dem Moment irgendwie... Ja, aber wenn du so eine Frage stellst, sag mir das, dass du da irgendwas gewittert hast. Ja, in dem Moment war mir das auch irgendwie so. Aber jetzt inzwischen bin ich ganz von diesem Thema wieder weg. Ich bin aber gerade jetzt bei diesem Thema dran. Ja, das kann ja sein. Aber ich für mich persönlich... Also pass mal auf. Bin jetzt der Meinung, also... Nee, daran liegt es nicht. Du denkst, es ist ein Unglück passiert. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Also, ich sag mal, er hat auch mit meinem Sohn, also ich habe einen erwachsenen Sohn, ein super Verhältnis. Mhm. Also, ich würde an der Stelle von Wochen gehabt. Er hat mir immer gesagt, also er selber hat nur Töchter. Sohn wäre genauso, wie er sich immer einen Sohn gewünscht hätte. Ja. Und Menschen reden viel und morgen ist alles wieder ganz anders. Ja. Ich bin da jetzt aber in dem Fall sehr skeptisch erstmal. Ja, ich würde an der Stelle jetzt aber ganz schnell einen Brief an diese Kaserne schreiben. Mhm. Dann würde ich doch nochmal sehr, sehr, sehr intensiv in Nordostfriesland suchen nach Menschen, die den Namen tragen. Mhm. Und telefonieren. Also irgendwie kommst du irgendwo ran. Mhm. Das wären jetzt meine spontanen ersten Ideen. Ja, okay. Wo wohnt seine Wohnung? Die weißt du doch auch, wo die ist. Du hältst mich jetzt für bekloppt. Nein, ich weiß es nicht. Du weißt nicht, wo er wohnt? Nein. Sag mal, vielleicht bist du da einfach nur jemandem aufgesessen. Der hat ein paar schöne Wochen mit dir gemacht und der hat jetzt gesagt, Schluss, Schuss, Schuss, Elke. Hast du dem Geld gegeben? Nein. Nee. Nein. Du weißt nicht, wo er wohnt? Wie geht denn sowas? Elke? Ja, es geht sowas. Mann. Ja. Ich will dir ja deine Illusionen nicht zerstören, aber ich bin skeptisch, aber sehr skeptisch. Ja, natürlich. Jetzt mach mal das, was ich gerade vorgeschlagen habe. Vielleicht kommst du noch auf eine andere Idee. Also man kann, wenn man will, schon sehr intensiv recherchieren nach Menschen. Mhm. In der Hoffnung, dass da vielleicht doch was bei rumkommt oder dass jemand oder er unser Gespräch hier gehört hat. Du wärst dankbar für eine ganz kleine Information. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich wünsche es dir von Herzen, Elke. Ich wüsste, woran ich bin. Ja, genau. Ganz genau. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Domian. Tschüss, Elke. Ich fand es trotzdem wunderbar, mit dir zu reden. Das freut mich sehr. Ja. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Tschüss, Elke. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050. Das ist unsere heiße Nummer hier. Wenn ihr mich erreichen wollt, die ist natürlich servicemäßig kostenfrei für euch. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Thomas. Und Thomas ist 28. Hallo Thomas. Hallo Domian. Thomas, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Telefonsex. Machst du Telefonsex? Ja, ich tue es. Schon seit längerem. Erzähl mal ein bisschen. Ja, das hat so angefangen mit 17, 18, wo ich in eine Ausbildung gekommen bin. Mhm. Da schnuppert man dann erstmal rein. Dann sitzt man, guckt man abends Fernsehen, dann laufen diese 0900er Nummern oder damals 0190. Ja. Und dann hat man halt schon mal, ja, wie soll ich sagen, Interesse halber ruft man dann da schon mal ruft an. Ruft man da mal an. Ne? Ja. Mal. Gut, das hat sich dann auch, waren dann halt immer so kleine Kosten, 20, 30 D-Mark damals oder Euro. Ja. Und irgendwann ging das dann weiter und man findet dann irgendwann mal Gefallen daran und das wird stürzt sich dann irgendwann ins Unermessliche. Ich erinnere daran, dass du 28 Jahre jetzt alt bist. Mhm. Gehe ich davon aus, dass du seit 10 Jahren das machst? Davon kannst du ausgehen, ja. Das heißt Telefonsex nicht mit irgendwelchen süßen Mädels, die du so kennengelernt hast, sondern mit Professionellen auf diesen Lines. Ja, genau, das sind auf diesen Lines. Genau, die machen zweimal schön Werbung, du kannst dich da treffen und so. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich auch schon mal mit einer Frau aus Dortmund oder mit einem Mädel aus Dortmund, habe ich mich da kennengelernt. Mhm. Und man hat sich dann da nachher auch getroffen. Ne? Aber ich sag mal, das sind bei 1000 Anrufern, passiert das vielleicht einem Anrufer mal. Ja. Wo das mal wirklich so sein soll. So, das Ganze kostet dann ja eine Mörderkohle. Genau, eine Mörderkohle. Hast du Schulden? Ja. Schulden habe ich. Das liegt ungefähr bei, ich liege jetzt ungefähr bei 25.000 Euro. Bei 25.000 Euro? Wegen Sex-Hotlines? Genau. Und das mittlerweile. Was machst du vom Beruf? Entschuldige. Vom Beruf, ich habe damals Sachdecker gelernt. Ja. 1998. Ja. Und, ja. Und was heißt damals gelernt? Bist du es noch? Ja, ich bin es noch. Ich habe zwischendurch, dann habe ich bei anderen Firmen gearbeitet, im Winter halt. Dann kann man halt nicht auf dem Dach arbeiten. Okay, aber du hast einen Job und hast dort ein festes Einkommen. Ja, ja, genau. Ja. Natürlich nicht so ein wahnsinniges Einkommen, dass du das mal so locker eben dann verkraften könntest, daher auch die Schulden. Wo hast du die Schulden? Bei wem hast du die gemacht? Die Schulden, das ist ja so, mittlerweile oder heutzutage kannst du diesen Telefonsex kannst du über diverse Festnetznummern machen. Sprich, du rufst an, gibst deine Adresse durch, Kontodaten. Ja. Und die rufen dich dann zurück und du brauchst erst im Nachhinein bezahlen. Nicht so wie bei diesen 0900ern, wo es dann von der Telefonrechnung abgebucht wird. Ach so, das heißt, das hat sich da auf diversen Konten gehäuft. Genau, genau. Und das ist mittlerweile ist das so eskaliert, dass ich jetzt vor kurzem, das war im Sommer, da hatte ich den letzten Rückfall, das war im Juli, da bin ich sogar bei Freunden ans Handy gegangen, hatte bei denen halt auch Schulden verursacht und jetzt mittlerweile ist es so weit, dass es gar nicht mehr geht. Also jetzt bin ich schon ganz, ganz unten. Tiefer geht's eigentlich gar nicht mehr. Dazu kommt dann halt noch eine Anzeige wegen Betrug, ne? Ist ja ganz klar. Habe ich dann auch sofort gesagt. Ich habe das dann auch sofort gestanden bei meinen Freunden. Ich habe auch gesagt, wir fahren jetzt auch zur Polizei. Ach so, die Freunde haben dich gleich angezeigt. Ich habe, wir haben den einen Amt, ist das halt irgendwie so rausgekommen. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, komm hier hin, wir fahren hier zur Polizei und klären das. Okay, die Freundschaft war dann mal, ist Geschichte jetzt. Genau, die Freundschaft ist Geschichte. Dazu muss ich sagen, ich war jetzt auch schon in drei oder vier verschiedenen Kliniken. Ja. Deswegen, da konnte mir bisher aber irgendwie keiner helfen. Ja. Dann war ich. Was waren das für Kliniken? Das waren psychosomatische Kliniken. In der Psychiatrie war ich 6 Wochen lang. Ah ja. Hab jetzt viermal einen Antrag gestellt beim Rentenversicherungsträger auf so eine Langzeittherapie. Der wurde mir jetzt auch dreimal abgelehnt. Dann brennt es ja wirklich an allen Enden bei dir. Also bei mir brennt es richtig, genau. Ja. Hast du eine Freundin? Ich habe keine Freundin. Nee. Hast du die ganzen letzten 10 Jahre keine Freundin gehabt? Doch, ich hatte zwischendurch habe ich Mädels kennengelernt. Ich habe auch dann eine Partnerschaft gehabt oder eine Partnerin. Hm. Muss aber dazu sagen, anfangs war das so, sobald ich eine Freundin hatte, war das mit dem Telefonsex, der war komplett weg, sage ich jetzt mal. Auch dieser Gedanke danach. Hat wahrscheinlich dann nicht lange angehalten. Genau, hat nicht lange angehalten. Mhm. Und mittlerweile war es halt so, bei der letzten Partnerin, die ich habe, da ist mir das auch passiert. Ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, ich habe die Karten am Tisch gelegt, sie hat mir da auch verziehen und aber ja. ich habe es dann trotzdem beendet, weil es ging dann einfach jetzt auch nicht mehr und es geht ja jetzt. Achso, du hast die Beziehung dann beendet. Ich habe das dann auch beendet. Erstmal wegen der Entfernung, wegen der anderen Geschichte auch ganz klar und okay. Im Moment. Findest du Telefonsex mit einer solchen Hotline-Anbieterin interessanter und schärfer für dich als real mit einer Frau zu schlafen? Ja, nämlich so fast schon, ja. Warum? Warum? Das ist eine gute Frage. Ja, die Frage hättest du dir seit 10 Jahren stellen müssen, aber versuch mal zu antworten. Ja, es, der Reiz, der ist einfach viel, viel, viel größer. Als was ist das für ein Reiz? Was macht den Reiz aus? Die Stimme. Die Stimme, glaube ich. Ja, doch, die Stimme ist es, die diesen Reiz ausmacht. Und die Tatsache, dass die Frau sich einen Scheißdreck für dich interessiert, die dir nur irgendwas vorspielt, interessiert dich nicht? Das ist, ja, das ist richtig, was du sagst. Das ist erstmal total unrelevant. Das wird einem dann nachher bewusst, sobald das Gespräch oder... Ich habe ja schon mit Telefonsexanbieterinnen gesprochen, die erzählen mir, dass sie währenddessen bügeln. Ja. Und ihr Programm runterspulen und oder Kartoffel schälen oder weiß ich was. Und wenn du dir das immer wieder vor Augen führst, dass das alles ein riesen Fake ist, hilft dir nicht weiter. Nee, überhaupt nicht irgendwie. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe jetzt drei oder vier Anträge dargestellt und es in jeder Klinik, wo ich bisher war, heißt es immer, das ist in Deutschland nicht anerkannt. Wenn ich jetzt spülsüchtig wäre oder ein Alkoholproblem hätte, dann könnte ich im Jahr zwei Therapien machen. Ja schon, aber es ist doch ein ganz klares Suchtverhalten, was du da in den Tag legst. Ja, ja, klar. Ganz klares Suchtverhalten. Ja, ist es auch. Das haben die Therapeuten auch gesagt. Nur in Deutschland ist es noch nicht so weit, dass es dafür, wie soll ich sagen, irgendwelche Therapien für gibt. Wie ist also, das wird bisher alles abgelehnt. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie oft machst du das denn so in der Regel? Das ist unterschiedlich. Wie gesagt, der letzte Rückfall war halt da, wo das mit meinen Freunden war. Das war im Sommer, Juni, Juli. Seitdem ist gar nichts mehr passiert. Ach so. Und in der Zeit ist es dann jeden Tag oder mehrfach am Tag? Nee, das sind dann immer so, ich sag mal, größere Aktionen dazu. Das ist dann meistens, weil bei diesen Festnetznummern, wo drüber es läuft, ist das nicht nur ein Gespräch, sondern das werden dann auch schon mal eine Stunde, zwei, drei, vier, fünf Stunden am Stück. Bin ich von ausgegangen. Onanierst du während der ganzen Zeit? Ja. Ja. Und sparst dir dann den Orgasmus bis zum Schluss auf, oder wie? Genau. Ja. Und das macht dich immer noch so scharf, dass du dann auch eine Erektion bekommst? Hallo? Ja, ja, das macht mich dann immer noch so scharf. Du denkst nach, wenn ich das frage? Also, Thomas, das geht mir nicht in den Sinn, das glaube ich nicht, dass man von Seiten der Psychotherapie sagt, das gibt es nicht und da gibt es keine therapeutischen Maßnahmen, glaube ich nicht. Dass es ein Suchtverhalten wie sexsüchtige Menschen gibt, bei dir ist die Sexsucht nun konzentriert auf diese Anrufgeschichten. Vielleicht bist du gar nicht so ganz optimal beraten bisher worden. Ja, das kann sein. Ich war jetzt auch bei mehreren verschiedenen Beratungsstellen, Wendepunkt und wo ich da nicht überall war. Ja. Und die alle haben mir erzählt, dass das in Deutschland noch nicht so ausgeprägt ist. Ich habe jetzt mal im Internet recherchiert, habe da auch nach Kliniken gesucht, die extra auf sowas spezialisiert sind. Ja. Und da habe ich in ganz Deutschland habe ich nur eine einzige gefunden und das ist die Charité in Berlin. Ja. Na, ich hatte noch von dem letzten Klinikaufenthalt hatte ich eine Klinik in Gütersloh. Bekommen, da hatte ich auch einen Termin gehabt, aber da lag es dann wieder an dem Rentenversicherungsträger, der das nicht bewilligt hat. Verstehe. Genau wie Charité in der Tat arbeiten viel in dieser Richtung, da hast du recht. Das habe ich auch schon gehört und gelesen, mitbekommen. Aber was ich ja schon mal gut finde, ist, dass du dich sehr bemühst und dass du das Problem als solches erkannt hast und dass du wirklich davon wegkommen willst. Das ist ja schon mal die halbe Miete, wenn man in einer Sucht drinsteckt. Ich muss dich ja gar nicht mehr davon überzeugen, dass du was tun musst. Das weißt du selbst. Das weißt du selbst. Das weiß auch mein Umfeld, also meine Eltern, die kriegen das ja auch mit. Und da kannst du dir ja auch vorstellen, wie die Stimmung dann zu Hause ist. Na klar. Ne? Außerdem könnte ich mir auch vorstellen, dass du mal Sehnsucht hast nach einem relativ normalen Leben. Vielleicht eine Freundin zu haben. Und genau, das auch. Ja. Und auch wieder dann Spaß an, ich sag mal, an normaler Sexualität zu haben, als denn nur an so einem Schrott. Genau. Ne? So ist es. Thomas, jetzt werden wir uns hier im Hintergrund mal ganz, ganz heftig auf den Hosenboden setzen und uns versuchen, schlau zu machen für dich. Ob wir dir da nicht doch irgendwas noch Gezielteres empfehlen können. Das wäre echt super. Deswegen rufe ich eigentlich auch an, weil das so jetzt so die letzte Chance oder der letzte Ausweg war. Ja, ich will hoffen, dass wir dir helfen können. Du wirst von Simone angerufen gleich, das ist meine Psychologin heute Nacht hier. Ja. Und dann könnt ihr alles weitere in Ruhe besprechen im Hintergrund. Okay? Okay. Domain, ich bedanke mich. Viel Glück. Wünsche dir alles Gute und du hast eine astreine Sendung. Dankeschön, ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss, Thomas. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch gerne schon mal hinweisen auf unser Thema am Mittwoch. Mittwoch heißt unser Thema die schlimmste Lüge meiner Eltern. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die von ihrem Vater oder ihrer Mutter massiv belogen worden sind. Also zum Beispiel habt ihr erfahren, dass eure Eltern ein Doppelleben führen. Oder dass sie sehr reich sind, obwohl sie genau das Gegenteil immer behauptet haben. Oder vielleicht, dass ihr aus einer Vergewaltigung entstanden seid. Oder dass ein Elternteil ein Verbrechen begangen hat und das ist über viele, viele, viele Jahre vertuscht worden und ihr seid der ganzen Sache dann irgendwann auf die Schliche gekommen. Also, die schlimmste Lüge meiner Eltern, das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und ihr könnt euch natürlich sehr gerne schon da für euch hier bei uns anmelden unter domian@wdr.de. Heute aber nach wie vor freie und offene Themennacht und ich hatte vorhin schon gesagt, ich würde gerne mit jemandem sprechen, der mal an Schweinegrippe erkrankt war oder vielleicht noch ist, sofern er dazu die Kraft hat, dann zu telefonieren. Wird vielleicht ein bisschen schwierig sein, weil Gott sei Dank ja noch nicht so sehr viele betroffen sind, aber wir können es ja mal versuchen. 0800 220 50 50. Hier ist Laura und Laura ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Laura. Dein Thema? Mein Thema ist indirekt die Schweinegrippe. Ich bin aber Gott sei Dank nicht betroffen oder so. Mhm. Und zwar mache ich gerade eine Chemo. Mhm. Das heißt, du hast eine Krebserkrankung? Nein. Nein. Man kann eine Chemo auch aufgrund einer Autoimmunerkrankung bekommen. Stimmt, habe ich auch schon mal gehört, ja. Genau. Ja. Und was für eine Autoimmunerkrankung hast du? Ja, also ich hatte jetzt, seitdem ich erkrankt bin, das ist 2004, mehrere Diagnosen und im Moment ist es Morbus Behçet mit neurologischer Beteiligung. Das erklärst du uns. Das ist was total super selten ist. Das heißt also, es ist eigentlich eine rheumatische Erkrankung, die sich eigentlich in der Regel irgendwie mit Gelenksbeschwerden äußert oder dass man mal eine Darmentzündung hat oder sowas. Bei mir ist es aber so, von Anfang an eigentlich, dass ich ständig immer wieder Herde, also Entzündungsherde im Gehirn habe, die so ähnlich aussehen auf dem MRT-Bild wie eine MS. Entzündungsherde im Gehirn, das ja. Klingt ja schon sehr bedrohlich. Ja, ist es eigentlich auch. Also das kann wirklich alles machen. Ist das schmerzhaft? Also, wenn bestimmte Regionen betroffen sind, kann es schmerzhaft werden. Also, wahrscheinlich ist aber das Schmerzhafte vielleicht gar nicht mal das Allerschlimmste. Das ist nicht das Gehirn. Genau. Ja. Sondern die Auswirkungen, die diese Entzündung auf die Gehirnfunktionen hat, ist wahrscheinlich genau. Hochdramatisch. Welche genau. Auswirkungen haben diese Entzündungen? Also mein erster Schub war wirklich das Schlimmste 2004 und ich hatte da wirklich Totalausfall. Also ich musste wirklich alles wieder lernen. Was heißt das Totalausfall? Also das heißt, ich war im Rollstuhl ein paar Wochen. Ja. Ich habe wirklich Probleme motorischer Art gehabt, also bis zur Feinmotorik. Ich konnte mich nicht selber ernähren, das heißt, also ich konnte den Löffel nicht zu meinem Mund führen, also wirklich Feinmotorikstörung. Ich hatte Doppelbilder, ich hatte solchen Drehschwindel, dass ich mich permanent eigentlich übergeben habe. Auch wenn du still im Bett lagst. Ja, das war so schlimm. Selbst wenn ich die Augen geschlossen hatte ich eigentlich einen Drehschwindel. Und ich konnte wirklich nicht mehr. Also ich war sowas von abgemagert durch dieses permanente Übergeben. Also am Ende und bis man das überhaupt erkannt hatte. Ja, ich hatte am Anfang eigentlich Gleichgewichtsorganstörung als Diagnose und war auf der HNO gelegen. Und bis man dann mal bis so ein Neurologe in der Kopfklinik dann mal auf mich aufmerksam wurde, wie ich da gelaufen bin. Also ich hatte so richtig Gangstörung, auch ein Nystagmus wurde dann festgestellt. Was ist das? Das ist, wenn man von links nach rechts guckt oder umgekehrt, dass die Augen so abgehackt sich bewegen und nicht gleichmäßig. Ja. Und ich hatte dann... Und wenn das so eine seltene Krankheit ist, war es natürlich auch schwierig, wahrscheinlich zu diagnostizieren. Und eben, das war das Problem. Ich hatte dann auch einen nicht so tollen Neurologen, muss ich sagen, am Anfang. Es dauert halt dann einfach eine Weile, bis man so einen schönen Apparat einfach hat, der funktioniert, gerade mit so einer seltenen Erkrankung, wo viel reinspielt, wo man einen Neurologen braucht, wo man einen Rheumatologen braucht, wo man diverse, also ich habe ja auch Krankengymnastik, Ergotherapie und so weiter. Bist aber jetzt in guten Händen. Jetzt bin ich super zufrieden. Ich habe so eine super Neurologin. Jetzt erklär mir mal, warum man bei einer solchen Erkrankung eine Chemotherapie macht und welche Folgen man sich erhofft von der Chemotherapie. Ja, das ist so eine Sache. Also ich denke, im besten Fall, also ich habe davor ja Immunsuppressivum bekommen. Das heißt? Das heißt, also das Immunsystem sollte erstmal unterdrückt werden. Mhm. Weil ja das Immunsystem sich selbst angreift. Mhm. Und somit zerstört. Mein Gehirn zerstört. Das Gehirn zerstört. Mhm. Auch mal mein Darm. Ja. Ist auch schon passiert. Das wollten wir eben verhindern damit. Mhm. Aber es hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Am Anfang habe ich auch MS-Medikamente bekommen. Das heißt also Interferon gespritzt, Kapazone gespritzt. Das hat alles nichts geholfen. Deswegen auch diese Ausschlussdiagnose dann MS ist abgehakt. Ja. Weil das hat bei mir alles nichts gebracht. So, jetzt die Chemotherapie. Was soll die bewirken? Also die soll jetzt einfach irgendwie das Immunsystem nochmal ein bisschen runterdrücken und irgendwie lenken scheinbar. Mhm. Also das heißt... Wie lange bist du jetzt schon in der Chemotherapie drin? Ich bin jetzt im fünften Monat. Ja. Hört sich lustig an. Also ich krieg jetzt in circa, ich glaube, 10 Tagen oder so die letzte Infusion. Wie hast du denn diese Chemotherapie verkraftet bisher? Ja, also am Anfang war es okay. Was heißt okay? Also am Anfang hatte ich eben Brustkopfschmerz und so. Es war aber erträglich am Anfang, da hatte ich aber auch nur 1000 Milligramm. Dann haben wir erhöht, weil die Blutwerte ja so super waren. Und dann ging es eigentlich los, auch so mit Haarausfall. Mhm. Und jetzt habe ich eigentlich, also ich habe Gott sei Dank voll die Mähne gehabt. Also es heißt, ich habe jetzt eigentlich dünnes Haar, was jetzt, ich denke jetzt... Und heute, wie geht es dir jetzt heute? Mittel. Oder? Ja, also ich kann langsam nicht mehr, ja. Also ich meine, ich bin ja jetzt Gott sei Dank auch echt am Ende, ja. Wirklich am Ende. Wie kann ich mich dir vorstellen, Laura? Kannst du im Moment gehen? Ja, du sitzt im Rollstuhl? Nö. Nee, also du kannst dich ganz normal bewegen? Also ich denke, wenn ich mich so fertig mache und so und rausgehe, also man sieht mir nichts an. Ja, ja. Nichts. Denn diese Krankheit, die nun offensichtlich eine sehr schwere Erkrankung ist, bist du jetzt so gestraft mit dieser Erkrankung, dass du die dein Leben lang haben wirst? Oder besteht die Hoffnung? Ja. Die Hoffnung besteht nicht, dass sie von alleine wieder weggeht. Nee. Oder dass man sie behindert. Das ist eine chronische Erkrankung und die bleibt. Was man halt eben versucht, in meinem Fall, ist einfach, die irgendwie zum Stillstand zu bringen. Mhm. Das heißt also, dass diese Schübe aufhören, weil mein Gehirn ist wirklich voll mit diesen Entzündungsherden. Ja. Die sollen jetzt endlich mal... aufhören und die Narben, die ich da eben habe, die sollen jetzt mal abflachen und das soll einfach mal zur Ruhe kommen. Das ist jetzt so das Ziel. Wenn diese Entzündung im Gehirn stattfinden, geht das einher auch mit viel starkem Fieber? Nee. Das nicht? Das geht einher mit Symptomen. Also ich merke das eigentlich immer gleich, weil also ich kriege dann immer gleich einen Schwindel. Das ist so für mich das Zeichen, Signal, da geht wieder irgendwas und dann weiß ich auch direkt, wenn ich da jetzt nicht handle mit Cortison oder so und nicht gleich zu meiner Neurologin renne, dann kann es durchaus sein, dass das recht schnell eigentlich dann auch wieder ausartet und mit Sehstörungen dann weitergeht. Und in letzter Zeit geht es dann bei mir auch mit Gelenken weiter. Also eine ganze Menge geht da einher. Ja, Du bist eine junge Frau von 28 Jahren. Ja. Schlägt sich jetzt schon so lange mit dieser schweren Erkrankung rum und du musst sie akzeptieren in deinem Leben, dass du die Erkrankung hast. Ja. Wie gehst du damit um, dass du so schwer erkrankt bist? Dein ganzes Leben, so wie du dir das früher mal vorgestellt hast, kann ja nicht mehr stattfinden. Nee, ich saß auch letztens da, muss ich sagen, und habe mir gedacht, ich wollte mit 28 mit meinem Studium fertig sein und hatte mir ausgemalt, gut, mit 28 bist du fertig mit deinem Studium, mit 28 willst du dein erstes Kind haben und hab ganz plötzlich, ist mir das eingefallen und hatte den Vergleich jetzt einfach. Mhm. Das war auch ein ganz schlimmer Geburtstag für mich, der 28. Mhm. Weil ich da hing ich immer fest, das war so ein Ziel irgendwie für mich, so ein Zielalter einfach. Und wenn ich das jetzt vergleiche, dann ist das schon hart. Kannst du denn noch studieren zurzeit? Nee. Das geht gar nicht. Du bist komplett mit der Krankheit beschäftigt. Ich bin nur mit der Krankheit beschäftigt. Wie gehst du damit um, dass du diese schwere Erkrankung hast? Ich denke, es ist total... ich glaube, ich gehe damit jeden Tag anders um. Ich bin mal, denke ich, ziemlich aggressiv. Mhm. Jetzt während der Chemo, du bist auch jetzt wirklich, außer mein Freund und meinen Eltern, ich habe mich total abgekapselt. Ich möchte eigentlich auch gar keine Kontakte haben und ich bin auch umgezogen. Sprich, also meine neue Nummer hat eigentlich niemand außer meinen Freund und du bist auch wirklich der Erste, mit dem ich jetzt telefoniert seit meiner Chemo. Ach. Ja. Weil dir es zu anstrengend ist, mit Leuten zu sprechen? Ja, und weil die mich ausfragen und weil das so der Hype ist überhaupt und ich mich da irgendwie erklären muss. Mann, und ich frag dich jetzt auch noch aus. Ja, aber da wollte ich das ja. Und sag mal, du hast einen Freund, das ist ja toll. Ja. Seit wann? Also wir kennen uns vom Studium. Ja, das heißt wie lange schon? 2002. Ja. Und da war ich aber noch mit jemand anderem zusammen. Und er hat dich jetzt also begleitet in all den Jahren der Erkrankung? Ja, wir sind jetzt 5 Jahre zusammen und ich habe die Erkrankung seit 2004. Und, also wir sind ziemlich am Anfang der Erkrankung zusammengekommen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das eine große Stütze ist, dass du ihn hast? Total. Ja. Mhm. Und er geht damit auch gut um mit der Erkrankung? Ja, also wir fetzen uns schon mal und gerade... Also er hat aber super Verständnis für alles. Mhm. Also es ist echt wirklich Wahnsinn, das hast was du gar dieser Mensch für ein Verständnis aufbringt. Also ist ein großes Glück, dass du ihn hast, ja, finde ich. Auf ein jeden großes Fall. Glück. Jetzt hast du gerade so Fall. Am Anfang gesagt, ja, also das Thema Schweinegrippe ist Gott sei Dank nicht mein Thema. Hast du am Anfang gerade gesagt. Ja, aber ja, irgendwie ja schon. Ich wollte gerade sagen, wenn man eine solche schwere Erkrankung hat, müsste man sich einfach eigentlich impfen lassen. Hast du es getan? Ich darf nicht. Ach, du darfst nicht? Ich darf nicht. Ach so. Und da fängt nämlich das Problem an, weil ich darf ja aufgrund dieser ganzen Infektionsgefahr jetzt sowieso nicht raus. Mhm. Und jetzt kommt auch noch diese Schweinegrippe, ja? Mhm. Sehr passend. Mhm, sehr passend. Aber da du nicht raus musst, ist die Chance auch Gott sei Dank gering, dass du dir irgendwas holst. Ja, ich darf wirklich nicht. Ich meine, ich kriege ab und zu eine Krise und muss hier wirklich mal raus und habe jetzt auch in letzter Zeit dann sowas unternommen, wie dass ich dann mal im IKEA rumstapfe oder so, aber das werde ich jetzt mal schön sein das lassen. Das lass mal schön sein. Aber du kannst so spazieren gehen, im Park oder so, das kannst du schon, ne? Ja, ich habe auch einen Hund und dann gehen wir auch mal Gassi oder so. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, Hunde sind immer gut. Ja, frische Luft ist ganz gut, aber Menschenmassen ist nicht so toll. Nee, die musst du wirklich meiden. Ja. Jetzt läuft mir ein bisschen und impfen lassen, das wollte ich nämlich auch noch sagen, kann ich mich nämlich nicht aufgrund der Autoimmunerkrankung. Ja, ich habe es mir gerade schon gedacht. Ja, weil dann wird mein ganzes Immunsystem jetzt in dieser Situation total verrückt spielen, weil ja mein Immunsystem so unterdrückt wird genau. So, Laura. Ja. Jetzt wünschen wir alle dir, die jetzt hier zugehört haben heute Nacht, von Herzen, dass diese Chemotherapie angeschlagen hat und dass es dir in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren viel, viel besser geht. Ja, und du vielen wieder, Dank. Und du dann wieder studieren kannst. Was studierst du denn? Oh, ich habe Jura studiert. Ja. Ja. Ja, ist doch gut. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt weitermachen würde. Wie viele Semester hast du denn in der Tasche? Ich habe die Zwischenprüfung gemacht bis ins vierte Semester. Ja, ist doch schon gut. Ich würde dann im fünften weitermachen. Ja. Naja. Ja. Erstmal richtig auf die Beine wiederkommen und dann kann man diese Entscheidung auch treffen. Ja. Ich drücke dir Daumen und wünsche alles, alles Gute für alle nächste Zeit und die nächsten Jahre, Laura. Ja, vielen Dank und mach weiter so. Sehr gerne. Alles Gute. Schöne Tschüss. Sendung. Tschüss. Ciao. Das war die Laura. 0800 220 5050. Und hier ist Werner. Werner ist 47. Morgen Werner. Ja, hallo Jürgen. Hallo Werner. Ich bin begeisterter Domian-Hörer. Ich höre so oft wie möglich Domian. Ich mache sehr viel Nachtschicht und bin immer... Ach, du machst Nachtschicht? Ja, oft. Sehr, ach so, aber nicht im Moment. Ah ja. Was machst du für eine Nachtschicht? Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Maschinenbauergewerbe. Ah ja. Da ist also Domian angesagt. Und da läuft das Radio nebenher oder der Fernseher? Ja, genau. Und mich erstaunt eigentlich dieses Thema Schweinegrippe. Der Aufruf war ja da zum Thema Schweinegrippe anrufen. Dass die ersten Anrufe da nicht in diese Richtung gingen. Aber ich habe ein sehr gutes Problem eigentlich. Und zwar habe ich in meiner Familie zwei Schweinegrippe-Fälle. Fälle in der Familie, hast du welche? Ja. Wie nah in der Familie? Ja, sehr nah. Also sehr nah. Meine Frau, meine Tochter und mein Sohn. Alle drei haben Schweinegrippe? Alle drei sind am H1N1-Virus erkrankt, wobei es bei meiner Frau noch ein bisschen in der Schwebe liegt. Also die ist heute erst, ja, Abstriche sind heute erst gemacht worden, aber die Symptome deuten schon darauf hin. Und die beiden Kinder sind akut erkrankt? Ja, ja. Und die liegen im Krankenhaus wahrscheinlich? Nein, um Gottes Willen. Meine Tochter, die ist 22, mein Sohn ist 19. Ja. Und meine 22-jährige Tochter, die kam vorige Woche Montag, war die auch, die wohnt nicht mehr bei uns. Mhm. Die hat eine eigene Wohnung. Die hat aber ihren Arzt noch hier bei uns im Ort. Mhm. Und die war am Weg zum Arzt. Und draußen an der Tür hing dann ein Schild, also mit folgenden Symptomen, mit denen ich die Praxis betreten, nur telefonisch. Mhm. Das hat sie dann getan und dann kam die dann zu uns in die Wohnung und ja, dann war sie halt hier den ganzen Tag, weil unsere Frau Doktor eben halt sich zurückmelden wollte, hat unsere Frau Doktor auch getan, ja, und ist dann auch abends gekommen, ja, die Frau Doktor nach der Sprechstunde, und die hat dann auch... hat die gleich gesagt, das ist Schweinegrippe? Nein, die hat aber gesagt, sie zieht zum ersten Mal ihre Verkleidung an, also Mundschutz und komplett alles hier bei uns im Flur, die ist gar nicht in die Räumlichkeiten eingetreten, die hat sich erstmal komplett verkleidet mit Handschuhen und so weiter. Dann entschuldige mich, wenn ich unterbreche, was waren denn das für Symptome, die deine Tochter gehabt hat? Die hat einfach nur normale Grippesymptome, wie man die also halt als normale Grippe kennt, waren Gliederschmerzen und Schüttelfrost und Fieber, hohes Fieber über 38 halt. War das denn sehr schnell und heftig? Das war sehr schnell und heftig, ja. Sodass sie, deine Tochter, auch schon die Sorge hatte, es könnte Schweinegrippe sein? Ja, heutzutage hat irgendwie jeder die Sorge, ja, natürlich, dass Schnupfen hat, dass es Schweinegrippe ist. Aber das war halt so, und unsere Frau Doktor, die hat es also ziemlich schnell erkannt. Die hat gesagt, ich habe mich noch nie verkleidet, aber jetzt bei Ihnen tue ich es, weil die Symptome, die ihre Tochter geschildert hat, die sind sehr eindeutig, deuten darauf hin. Ja, und dann war es halt auch so. Und jetzt liegt die Tochter wo? Die ist schon wieder, nein, die war zu Hause. Ja. Und die ist schon wieder wohlauf. Ach so, die sieht ihr wohlauf. Wie lange war sie? War sie bettlägerig? Maximal 2 Tage. Ach, das ging aber. Und bei meinem Sohn war es genauso. Das war 2 Tage, also ziemlich heftige 2 Tage. Also. Und während dieser 2 Tage waren die zu Hause dann? Meine Tochter war in ihrer Wohnung, mein Sohn war bei uns in der Wohnung, ja. Und da lief es eigentlich darauf hinaus, dass wir uns dann auch... geht ja nun mal kein Weg dran vorbei, wenn man in einer Wohnung lebt, dass man sich da auch infiziert. Und sie bekamen dann wahrscheinlich sehr, sehr, sehr krasse, heftige Medikamente sofort? Gar nicht. Keine Medikamente. Wie bitte, keine? Keine Medikamente, nein. Keine Medikamente? Nein, wir haben mit so ein bisschen Kopfschmerztabletten hier gearbeitet und ein bisschen wegen Medi-Night. Und das wurde dann normal. Und dann ist man nach 2 Tagen von der Schweinegrippe wieder gesund. Und du bist sicher, dass es Schweinegrippe war? Ja, definitiv war beides, alle Diagnosen waren positiv. Wie macht man das? Gibt es so einen Abstrich irgendwie aus dem Mund? Oder? Ein Abstrich aus Rachen und Nase. Der wird eingeschickt und ein Labor bestätigt, dass es dann... Der wird gezüchtet irgendwie. Und nach 2 Tagen kriegt man die erste Diagnose. Ja. Und die endgültige dann eben nach 3 oder 4 Tagen. Na ja, gut, aber nach 2 Tagen waren die ja schon wieder gesund, deine Kinder. Dann waren die mehr oder weniger schon wieder gesund. Ist das vielleicht eine ganz, ganz harmlose Form gewesen? Vielleicht eine abgeschwächte Form, ich weiß hat, nicht. Hat die Ärztin das erklärt, dass sie da keine Medikamente gegeben hat? Warum? Da gibt es keine. Also es gibt keine Medikamente erstmal dagegen. Ne? Das ist ein gutes Thema. Gibt es eigentlich Medikamente, wenn jemand akut an Schweinegrippe erkrankt ist? Nein, nimmt man die Medikamente, die man bei der normalen Grippeerkrankung verabreicht? Ja, selbst da kriegt man ja eigentlich keine mehr heutzutage, ne? Ja, doch, da gibt es dieses... Okay, Fieber, ja, doch. Mittel und so, ne? Doch, es gibt ein wie heißt das denn noch, dieses ganz bekannte Grippe-Medikament. Wenn du die normale Grippe hast, gibt es ein ganz bekanntes Medikament. Ja, da weiß ich jetzt nicht. Ja. So, jetzt ist deine Frau... ist da nichts verabreicht worden. Ja, jetzt ist deine Frau erkrankt. Ja, jetzt ist meine Frau erkrankt, die war dann Samstag und Sonntag, da lag die richtig flach und hat auch richtig sehr gut geschwitzt und noch mehr Bettzeug, noch mehr Schlammanzüge durchgeschwitzt. Und ja, mittlerweile, heute war die Ärztin wieder da und hat wieder Abstrich genommen aus Rachen und Nase halt. Und ja, auf die Ergebnisse warten wir halt. Aber ich muss sagen, die Erkrankten, also meine Tochter und mein Sohn, die sind beide wieder topfit, die sind wohl auf. Ja. Ich muss nochmal sagen, dass mich das mit den Medikamenten äußerst wundert. Ja. Und frage mich, es sind jetzt einige Menschen schon gestorben in Deutschland, die auch in Kliniken waren. Was kriegen die denn dann für Medikamente, wenn die in der Klinik liegen mit Schweinegrippe? Also wir haben uns auch im Vorfeld schlau gemacht, weil wir ja einiges geahnt haben. Und haben gesagt, Frau Doktor, was soll man denn tun, wenn es denn am Wochenende passiert? Und die hat uns also beraten, tatsächlich einen Notarzt zu rufen und denen erstmal die Situation zu schildern, dass zwei Fälle von Schweinegrippe in der Familie vorhanden sind. Ja. Gott sei Dank ist nicht so passiert, dass wir nur dazu rufen mussten. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass die irgendwas hätten tun können. Ja, also vielleicht hört uns der ein oder andere Mediziner zu oder ein Apotheker. Ich wäre interessiert daran, wenn ihr schnell anrufen würdet und uns ein bisschen aufklärt, was man da medikamentös machen kann. Ja, in der Regel, es geht eigentlich nur darum, wie gesagt, niemanden anzuniesen, niemanden anzuhusten, sich mehrmals die Hände zu waschen. Ja gut, das sind die Vorsichtsmaßnahmen. Ja, ja. Aber hast du eine Sorge, dass du auch erkrankst? Ich denke, ich komme da eigentlich nicht dran vorbei. Ja. Also ich bin derjenige, der seit über einer Woche in der Wohnung hängt, ja. Also wo ich eigentlich wäre ich derjenige, der als erster hätte krank werden müssen. Ja. Wie lange ist das her, dass deine Tochter erkrankt? Das war vorige Woche Montag. Ach so. Das ist ja schon über eine Woche her. Das heißt, die Frage der Impfung stellt sich dann bei euch nicht mehr. Bei dir vielleicht noch? Auf gar keinen Fall. Ich hätte es noch nicht wieder. Ich habe mich gegen eine normale Grippe impfen lassen. Mhm. Ja, also diese normale Grippeschutzimpfung, weil ich das bei uns in der Firma problemlos machen kann. Ja. Und danach habe ich aber so viel Schnupfen gehabt und so weiter. Ob es daran liegt, weiß ich gar nicht. Und ich habe gegen die Hands. Eine Schweinegrippe eben halt, würde ich mich nicht impfen lassen. Ja. Also, wollen wir froh sein, dass es so gut bisher verlaufen ist bei deinen Kindern und hoffen wir, dass es bei deiner Frau auch so gut ausgeht? Ja, was mich daran nur daran wundert, ist, dass vom Gesundheitsamt, nun, das ist gemeldet zum Gesundheitsamt, dass da nichts passiert ist bisher. Da ist nicht einer gekommen, da hat nicht einer mal telefoniert oder hat es eine Anweisung gegeben oder sonst. Das schockiert mich halt ein bisschen. Weißt du, mich wundert auch, man hört so viel im Fernsehen im Moment, dass man schon gar nicht mehr genau hinhört. Vielleicht ist das auch schon gesagt worden und das ist mir entgangen, dass wenn so ein Schweinegrippefall auftritt, so wie bei euch jetzt, dass die Leute nicht direkt isoliert werden auf einer Station. Ja. Wundert mich total. Ja, ich sage aus einer Sache, ich sehe es jetzt so aus Erfahrung her, es ist eine Grippe wie jede andere. Es wird auch viel durch die Medien und Presse ein bisschen hochgebauscht und dass da irgendwelche Leute dran gestorben sind. Da macht man jetzt tatsächlich darüber streiten, warum und wieso. Aber erstaunlich finde ich, ich hätte jetzt wirklich gesagt, das Gesundheitsamt schlägt hier auf und verriegelt uns hier die Tür und sagt uns, wie wir zu verhalten haben und so weiter. Ja. Aber gar nichts in der Richtung, gar nichts. Merkwürdig, fand ich auch merkwürdig. Also Sanne, du bestellst bitte einen schönen Gruß an deine Frau. Ja. Wir wünschen gute Besserung, dass der Spuk bald vorbei ist und wir wünschen dir, dass du keine Grippe kriegst. Ich hoffe auch. Alles Gute. Danke, Jürgen. Ja, sehr gerne. Tschüss, tschüss Sanne. Tschüss. Dirk ist hier. Dirk ist 38. Hallo Dirk. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Dirk. Weswegen rufst du an? Ja, und zwar folgendes. Ich bin seit fast 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen und sie arbeitet als Prostituierte. Und da komme ich absolut nicht mit klar. Wusstest du denn das, als ihr euch kennengelernt habt? Ja, sicher, klar. Auf jeden Fall. Hast du sie bei der Arbeit kennengelernt? Bei ihrer Arbeit kennengelernt? Nein, nein. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Prostituierte besucht. Ja, hätte ja sein können. Also ist ja keine Schande. Nee, ich arbeite für eine Immobiliengesellschaft als Hausmeister und ich hatte da einen Auftrag bekommen, ich sollte da im Badezimmer, da gab es einen Wasserschaden, die Decke streichen und so. Ach so. Und so haben wir uns kennengelernt. So. Und wir haben uns gesehen und irgendwie wussten wir beide sofort, das hat voll geknistert. So, und das war eigentlich auch voll schön. Ja. Nur, hat sie dir denn relativ schnell reinen Wein eingeschenkt? Ja, das hat so eine Woche, anderthalb gedauert. Naja, okay. Vorher war ich 4,5 Jahre für mich alleine. So One-Night-Stands und so was mache ich nicht. Da stehe ich echt nicht drauf, bin ich nicht der Typ für. Ich bin eigentlich eine ganz treue Seele. Ja, ja. Aber na gut, wenn sie es hier nach einer Woche gestanden hat, ist ja auch okay. Ja, nur das Problem ist so, sie nimmt mir das einfach nicht ab. So, ne? Und Was? Ja, sie ist eifersüchtig so eben. Wenn wir rausgegangen sind, einkaufen oder so, dann hat sie gemeint, ich hätte irgendwo hingeguckt oder so. Sie wollte nicht, dass ich mit irgendwelche Freunde oder... Ach Gott, sie ist eifersüchtig auf dich? Ja, aber hallo. Eigentlich wäre es ja umgekehrt verständlicher. Ja, ich reiß mich seit fast 2 Jahren irgendwie zusammen. Was heißt zusammen? Ich habe auch meine Abdreher und ich weiß auch nicht. Also sind schon ein paar üble Sachen passiert hier. Was denn? Ja, ich habe versucht, mich aufzuhängen und dann habe ich Tabletten gefressen. Du hast versucht, dich aus Kummer, wegen Kummer aufzuhängen? Ja. Weil du mit der Situation nicht mehr klarkommst? Weil sie Prostituierte ist und weil sie dir so die Hölle heiß macht wegen mit der Eifersucht? Ja, klar. Diese beiden Hauptgründe? Ja. Also sie geht nach wie vor ihrem Beruf, ihrem Job nach? Ja, sie erzählt mir schon seit anderthalb Jahren, dass sie aufhören will. Mhm. Arbeitet sie in einem Club oder selbstständig? Sie hat vorher im Apartment gearbeitet, hat aber 1600 Euro Miete bezahlt. Ja. Und ja, dann habe ich irgendwie versucht, ihr das Leben zu erleichtern, damit sie nicht so viel arbeiten muss, und habe ihr was besorgt. Also das habe ich dann fertig gemacht, wo sie dann für 800 Euro nur noch bezahlt. Achso, du hast ja quasi ein Apartment eingerichtet oder organisiert. Ja, genau. Mhm. Wie viel verdient sie denn so im Monat, weißt du was? Ja, jetzt hier ist es nicht mehr ganz so viel, da sind immer 4.000, 5.000 Euro. Ja. Wie sie da in Lüders nur noch gearbeitet hat, da hat er so auch manche Monate 10.000, 12.000. Wow. Mhm. Aber du hast ja deinen Beruf und hast auch dein Einkommen. Ja, sicher. So dass das Geld da nicht das Thema ist. Nein, warum? Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich will von ihr überhaupt, ich möchte keine Geschenke oder so. Ein größtes Geschenk war für mich, dass ich sie getroffen habe. So, und was macht sie denn mit dem vielen Geld, was sie verdient hat in den Jahren? Ja, sie fährt einen großen 7er BMW und sie kommt aus Russland. Ach, sie verprasst das Geld auch? Ja, sie spart auch viel. Sie will sich dann in Russland selbstständig machen, irgendwie mit. Ach so, sie will jetzt so. Ach so, sie will zurück nach Russland. Ja, sicher. Wie lange arbeitet sie denn als Prostituierte schon? 7 Jahre. 7 Jahre. Und sie hat ja immer wieder versprochen, dass sie aussteigen will. Und dann? Aber sie will doch nach Russland. Ja, und dann noch einen Monat. Ja, ich wollte eigentlich mit. Ach so. Will sie, dass du mitgehst? Ja, sie hat irgendwie vor 7 Jahren hat sie hier geheiratet. Und wollte sich jetzt schon seit, was weiß ich, wie viele Jahren scheiden lassen. Und wie ist denn so euer Umgang miteinander? Ist der innig? Ist der zärtlich? Oder eher kühl? Anfangs war das wirklich, wir haben nur zusammengeklebt von morgens bis abends, so, ja. Wenn ich nicht arbeiten war. So. Ja. Und du? Und ja, jetzt in der letzten Zeit. Ich kann einfach nicht mehr normal arbeiten gehen, ohne dass sie mir da Vorwürfe macht, so, dass ich vielleicht doch irgendwo bei irgendwelchen Prostituierten bin oder so. Dabei ist das wirklich völliger Quatsch. So. Ich bin absolut kein Typ dafür. Mhm. Schlaft ihr miteinander? Ja, aber jetzt schon seit eine Woche nicht mehr. Na ja, gut, eine Woche. Ja, normal. Also, hast du das Gefühl, dass sie gerne mit dir schläft oder dass sie das nur irgendwie so als Pflichtnummer auch noch... Nein. Also das funkt schon. Also... Du hast gerade gesagt, dass du irgendwie Immobilienhausmeister bist, Immobilienfirma. Ja, ich arbeite für eine Immobiliengesellschaft als Hausmeister. Und du hast ihr ein Apartment irgendwo eingerichtet. Hm. Wo denn? Ja, in Versmold. Nee, ich meine, ist das in der Nähe von dir oder deiner Wohnung? Über mir. Über dir? Über mir. Und ich höre, wenn sie arbeiten. Das ist ja ein Hammer. Das ist der volle Hammer. Wie, du, deine Wohnung oder eure, ihr habt gemeinsam eine Wohnung? Ja, eigentlich hätten wir zusammen eine Wohnung gehabt, nur mit ihrer Eifersucht. Da habe ich die Wohnung dann runtergenommen. So. Sie hat sich auch Sorgen gemacht, so, wenn sie alleine da oben ist. Manchmal gibt es ja auch Leute, die sind nicht ganz so freundlich. Also das ist eure gemeinsame Wohnung unten drunter? Nee. Deine Wohnung? Das ist meine jetzt. Und sie hat auch noch eine zusätzliche Wohnung, oder? Ja, genau. Also es gibt 3 Wohnungen. Du hast eine Wohnung? Nee. Sie hat oben ihre Wohnung. Achso, ihre Wohnung und ihr Arbeitsbereich. Ja. Das heißt, du sitzt unten in deinem Apartment oder in deiner Wohnung und hörst oben, wie die Freier reinkommen und ja, hörst Stimmen. Ja, klar. Und hörst, wie sie zur Schau stöhnt. Ja. Und einen Orgasmus vortäuscht. Ja. Boah. Das ist hier, Alter. Das ist aber wirklich ein Hammer. Das ist wirklich ein Hammer. Dein größter Wunsch wäre, dass sie aus dem Job rausgeht. Ja, sicher, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zum Teufel mit den Koren. Bitte? Zum Teufel mit den Koren. So. Ja. Aber das würde ja für sie bedeuten, dass sie vielleicht nicht genug Geld für ihren Start in Russland hat, oder? ja, wie gesagt, mir schon seit Monaten, sie hat ja genug, sie hätte jetzt noch 80.000 in Russland auf dem Konto. Ne? Würde das reichen, die 80.000? Ja, sicher, klar. Das heißt, sie könnte sofort aufhören? Ja, sie hat ja auch ein Haus, eine Eigentumswohnung. Ne? In Russland? Ja. Hättest du überhaupt Bock, nach Russland zu gehen? Also anfangs auf jeden Fall, jetzt mittlerweile. Ja, nicht mehr. Wie es jetzt so eskaliert ist, alles so. Und das Verrückte ist ja, sie zieht gnadenlos ihr Ding durch und mutet dir all diese grauenhaften Sachen zu. Und dann macht sie dir noch Druck und spielt die Eifersüchtige, dass du treuer Schluffen, sage ich jetzt mal, ohne dich verletzen zu wollen, ich meine es gut und nett, dass du treuer Schluffen anderen Frauen hinterher guckst oder gar noch ins Bordell gehen würdest. Wie absurd. Im Leben nicht. Ich war noch nie in meinem Leben im Bordell so. Ja, ich höre es ja in deiner Stimme, dass du ein ehrlicher Typ bist. Weißt du, was ich glaube, Dirk? Ich kann es gar nicht so richtig jetzt begründen. Ich glaube, dass du da ganz schön an der Nase rumgeführt wirst. Dass du für die so ein, wirklich für sie ein Depp bist, mit dem sie so alles machen kann. Das bist du nicht, aber das so behandelt die das. Ja, so komme ich mir auch vor. Also wir hatten das heute. Ich bin jetzt schon 5 Tage nicht mehr oben gewesen, weil sie wieder anfing so. Ich darf nicht mehr in Paderborn arbeiten, weil es da auch Apartments gibt. Ich denke mal, überall in jeder Stadt gibt es irgendwelche Apartments, dann dürfte ich nirgendwo mehr arbeiten. So. Und dann bin ich eben runtergegangen und ja, die macht mir die Hölle heiß. Dann kam sie gestern runter und war mich da am Beschimpfen, ich würde irgendwelche Frauen... Absurd. Völlig absurd. Die sollte klein sein mit Hut. Ja, und dann kam sie heute runter und hat hier bei mir in der Wohnung mal ein paar Lampen kaputtgeschlagen und meine Klamotten durch die Gegend gehauen. Mensch, und Jörg, was hat sie was? Sie hat gesagt zu einem, sie soll doch bitte rausgehen. Ja, und dann hörte sie nicht auf. Ja, und dann hat ich sie leider Gottes am Kragen gepackt. Ich habe sie nicht geschlagen, aber ich habe sie rausgeschoben aus der Tür. Ja. Und dann ist sie vor die Tür hingefahren. Ja, und so, dann ging sofort los. So, sie ruft ihre Bekannten an, die kommen vorbei und hauen mir wieder was aufs Maul. Hauen dir wieder was aufs Maul? Gab's das schon mal? Ja, mit dem Billardkühl. Bitte? Mit dem Billardkühl hat mich mal hier einer. Ach, du hast schon einen aufs Maul gekriegt von irgendwelchen Russen? Ja, ja, klar, sicher. Ich weiß nicht, die kommen wohl aus der Szene oder so. Ich habe, wie gesagt, da keine Ahnung von. So. Dirk, Mensch, weißt du, was ich dir jetzt ganz klar sage? Weg von der Frau. Weg von der Frau. Ausrufungszeichen. Nix Russland. Weg, weg, weg, weg, weg. Mach's freundlich und nett, damit sie nicht irgendwie aggressiv wird und dass du dann noch Ärger hast. Dann nützt ja nichts freundlich und nett. Ja, ich weiß, stimmt. Bin ich jetzt schon. Ja, hast recht, ja, sicher, was rede ich. Du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Aber du musst von der Frau weg. Und wenn ich dann höre, dass du dir auch noch versucht hast, das Leben aus lauter Kummer und Verzweiflung zu nehmen, was ist denn das für ein Zustand? Hoffentlich haut sie bald ab nach Russland und du bist zu los. Wahrscheinlich will die dich gar nicht mitnehmen darüber. Ja, mittlerweile will ich ja auch gar nicht mehr mitschauen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ja grauenhaft. Das hältst du aus, so ein Leben? Seit fast 2 Jahren. Boah. Naja, die erste Zeit war es ja ein bisschen besser. Ja, gut, also wie gesagt, die ersten paar Monate. Weißt du, wenn das eine ordentliche Geschichte wäre, dann hätte die aus Liebe zu dir ihren Job aufgegeben. Genau, das habe ich ja auch schon. Ja, das finde ich. Das ist aber das Mindeste, was man verlangen kann. Ja. Das tut die Dame nicht. Die Dame will Geld scheffeln und dann ihr neues Leben in Russland starten. Ist ja für sie auch okay, wenn sie es so machen will. Ja. Aber da gehörst du dann nicht mehr dazu. Da habe ich auch zu ihr gesagt. Also so eine mit offenen Karten spielen und so, ne? Ja, weil eben. Ich unterstütze und tue und ich mache. Ich gebe ihr noch Miete mit dabei. So, dafür gehe ich mal lochen für 10 Euro die Stunde und die verdienen 50 in 20 Minuten. So, ne? Unfassbar. Unfassbar. Hat sie jetzt gerade oben auch Besuch, während wir reden? Nee, die arbeitet immer nur bis 22 Uhr. Ach so. Mann. Also, einen schönen Abend. Also, meine Meinung ist ganz eindeutig. Ohne Wenn und Aber, weg. Das ist cool. Was? Dass mir das so direkt sagt, so einmal. Das öffnet mir auch ein bisschen die Augen. Eigentlich weiß ich das selber so. Ne? Ja. Ich bin ja auch nicht dumm so. Ne? Nur nein, du hängst so voll in der Geschichte drin und dann muss ich man... Ich mit diesem Gewerbe nie was zu tun haben. So. Das ist einfach. Ja, und vor allen Dingen, es geht hier ja gar nicht mehr um das Gewerbe, sondern um die Frau, wie die dich behandelt. Das ist keine Beziehung mehr, das ist nur noch eine kranke Verbindung und du wirst dabei nur unglücklich, also musst du da raus. Mein Lieber, die Sendung ist rum. Ich habe dir aber ganz klar meine Meinung gesagt, mehr kann ich gar nicht mehr sagen. Nee, cool, auf jeden Fall. Alles Gute, Dirk. Ich bin sehr dankbar so. Und viel Glück wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch, ey. Dankeschön. Mach weiter so, ey. Und Glück den Leuten auf jeden Fall. Dankeschön, Dirk. Tschüss. Danke, mach's gut, ciao. So Leute, das war's für heute. In der Technik war Henry Hage. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.